besserer Sound. Von Marianne Zückler. Regie Thomas Leutzbach. Nacht. Ein alter Kombi rast über die Landstraße. Am Steuer ein Mann, Ende 30. Kurzes blondes Haar, 3-Tage-Bart. Angespannt. Alles vorbei. Schluss. Ende aus. Wahnsinn. Umklammert das Lenkrad. Die Knöchel treten weiß hervor. Auf dem Beifahrersitz eine aufgerissene Schachtel Zigaretten. Auf dem Boden ein Stadtplan und ein großer brauner Umschlag. Stadtrand. Nacht. Eine Hochhaussiedlung. 14. Stock. Küche. Ein junger Mann hantiert an der Kaffeemaschine. Er ist nackt, bis auf eine blaue Unterhose. Milch und Brot. Hol ich am Spätkiosk. Am Küchenschrank baumelt ein Federamulett. Er berührt es kurz, geht zum Fenster und schaut in die Dunkelheit. Schutz gegen Dämonen. Du hättest es tragen müssen. In den Hochhäusern gegenüber brennen einzelne Lichter. In einem Fenster eine rote Tulpe aus Leuchtstoffröhren. Hinter der Leuchtstofftulpe ein Wohnraum mit einem kleinen weißen Stoffsofa und Metallregalen. Im Bad eine grün gekachelte Badewanne. Auf dem Rand brennende Teelichter. Keine Panik. Im Wasser liegt eine junge Frau mit blassem Teint. Das läuft schon. Fährt aus dem Wasser hoch und schüttelt sich. Alles wird gut. 11. Stock. Ein Kinderzimmer. Eine Frau redet auf ein dünnes Mädchen ein. Es ist etwa 11 und hat abstehende Ohren. Auf dem T-Shirt steht Nele. Das war der schönste Tag, als du plötzlich in der Gardine warst. Die Frau unterstreicht ihre Worte mit Drohgebärden. Nele schiebt mit dem Fuß verstohlen einen Schuhkarton unter den Tisch. Als ich dich füttern wollte, warst du schon tot. Mama hat dich einfach im Klo runtergespült. Landstraße. Der Kombi. Am Straßenrand Bäume mit weißen Reflektorringen. Unter dem Scheinwerferlicht leuchten sie auf. Verzieht keine Miene, der Sack. Kein halbes Jahr hat er mir gegeben. No. Der Fahrer, Malte, fingert eine Zigarette aus der Schachtel. Zurück auf los. Und alles aus dem Kopf. Mit zitternden Händen führt er die winzige Flamme an seine Zigarette. Ich bin keiner von denen. Wracks im bunten Bademäntel. Neues Spiel für Malte. Er beschleunigt den Wagen. Die Rücklichter vor ihm kommen näher. Hochhaus, Küche. Der junge Mann Norbert schabt Katzenfutter in einer Dose zusammen. Er schaut zu den Hochhäusern gegenüber. Sind nur noch Schatten nachts. Schatten in gläsernen Zellen. Er stellt den Napf ans Fenster. Na komm her. Eine getigerte Katze springt aufs Fensterbrett. Er nimmt sie auf den Arm und drückt sie an sich. Ich weiß, dass du da bist. Du bist im All und wir sind hier. Die Katze schaut ihn an. Norbert, Ende 20, hat braune Augen und weiche Gesichtszüge. Er ist athletisch. Sein schulterlanges schwarzes Haar ist zusammengebunden. Er blickt in den sternklaren Himmel. Nachts sind wir uns nah. Die Katze springt von Norberts Arm und verschwindet. Nicht an morgen denken. Die junge Frau, Nina, steigt aus der Wanne. Sie streicht sich das nasse Haar aus dem Gesicht und greift nach einem dunkelgrünen Badelaken. Locker bleiben. Ihre blassen Schenkel sind muskulös, die Brüste klein. Sie schlingt das Badelaken um und verknotet es vor der Brust. Mein Gehirn kann unzählig viele Informationen speichern. Das läuft schon. Sie betrachtet sich im Spiegel. Nina ist Mitte 20. Sie hat ein scharf geschnittenes Gesicht, grüne Augen und eine lange Nase. Zack, Blackout, Kurzschluss im Gehirn. Diesmal nicht. Im Kinderzimmer. Nele liegt im Bett. Zuerst hatte ich Schiss, aber Mama hat so laut geschrien, da habe ich die schnell in meine Hand genommen. Du warst ganz weich und warm. Die Tür öffnet sich. Ein Lichtstrahl fällt auf Neles Gesicht. Mama riecht wieder nach dem Dicken. Nele hat die Augen geschlossen. Eine Hand streichelt ihre Wange. Ein Mund küsst ihre Stirn. Wenn das Licht aus ist, haue ich ab. Norberts Wohnzimmer. Eine Wand ist halbfertig gelb gestrichen. Auf dem Boden Comics, leere Kaffeetassen, getragene Kleidung. Ein Farbeimer mit eingetrockneter Farbrolle. Unsere erste große Tour. Norbert, jetzt in Jeans und ausgewaschenem T-Shirt, betrachtet ein Foto. Darauf Norbert und eine junge Frau mit langen rotblonden Haaren. Beide tragen Tremper-Rucksäcke. Dachten, du wärst schwanger. Er legt das Foto weg, geht zur Balkontür. Gegenüber erscheint hinter der Leuchttulpe die Silhouette einer jungen Frau. Sie frottiert ihr Haar. Die Tulpe geht heute aus? Sie tritt in Badelaken auf den Balkon. Er fixiert sie. Ob ich sie unten erkennen würde? Ninas Schlafzimmer. Nina steht in Rock und BH vor dem Kleiderschrank. Suchend wirft sie einzelne Kleidungsstücke aufs Bett. Einfach reden, Blickkontakt halten, bloß nicht wieder aufstehen und rausrennen. Sie streift ihren Rock ab. Sie hat eine Hose und eine weit dekultierte Bluse vom Bügel. Seriös? Aber nicht zu seriös. Sie hält sich die verknitterten Kleidungsstücke an und dreht sich vorm Spiegel. Nee, muss gebügelt werden. Sie wirft sich aufs Bett und nimmt die Fernbedienung. Nochmal die blauen. Nina beißt in einen angefangenen Schokoriegel, nimmt einen Stapel blauer Karteikarten und drückt auf die Fernbedienung. Auf dem Bildschirm ein arabischer Bazar, schwankende Kamele, Händler, Säcke mit Gewürzen. Warum kann ich kein Kamel sein? Kinder schleppen helle Säcke an einen Marktstand. Wüstenlandschaft. 11.15 Uhr. Ich bin die Dritte. Malte fährt dicht auf den Wagen vor ihm auf. Eine Riesenparty. Stefan muss kommen. Er hat mich gerettet mit seinen Jokes. Ich zahle ihm den Flug. Er gibt noch mehr Gas. Ich halte eine Rede. Ja, ist ja gut. Und bremst ab. Weißer Anzug. Rote Fliege. Der schwach beleuchtete Eingang eines Hochhauses. Norbert schiebt einen Zeitungskarren mit zwei großen roten Packtaschen durch die zerkratzte Glastür. Hey! Nele zwängt sich mit ihrem Mountainbike an ihm vorbei. Wer sagt, alle Fledermäuse sehen gleich aus, hat keine Ahnung. Im Laufen springt Nele aufs Fahrrad. Ihre Fußspitzen erreichen knapp die Pedale. Die erste von euch nenne ich Segelohr. Norbert schaut Nele nach. Sie tritt kräftig in die Pedale. Auf ihrem Gepäckträger klemmt der Schuhkarton. Die haut wieder ab. Mit hochgezogenen Schultern, die Hände in den Taschen, fixiert er den Nachthimmel. Die Nacht, eine Welle, nimmt dich auf und lässt dich wieder los. Ninas Wohnzimmer. Sie liegt auf dem orangefarbenen Focati. Eine Karteikarte in der Hand. Stellen Sie sich im Detail vor, wie Sie vor dem Prüfungsraum sitzen und darauf warten, hereingerufen zu werden. Nina wirft die Karteikarte beiseite und schließt die Augen. Ich sitze auf dieser Holzbank, direkt neben dem Fenster. Und es riecht nach Bonawachs. Neben mir ist ein Papierkorb. Da war ein Seidenstrumpf drin beim letzten Mal. Ich versuche zu verstehen, was da drin gesprochen wird. Aber man kann nichts hören, weil die Türen so abdichten. Ich atme tief durch. Ich entspanne mich. Fußgängerzone. Ein Lastwagen mit geöffneter Heckklappe. Auf der Ladefläche Zeitungen. Am Wagen steht ein Grüppchen Männer, unter ihnen Norbert. Der Fahrer reicht den Männern Zeitungsbündel. Nachtfalter. Alle miteinander. Er verstaut die Zeitungen in den beiden Packtaschen seiner Zeitungskarre. Nachtfalter. Beladen mit Papier. Liebe Freunde, hier steht einer vor euch, der dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Er bremst am Straßenrand. Hier steht einer, der keinem sagen wollte, dass er sterben muss. Leute weint. Bei Nina in der Küche. Nina reißt einen Hängeschrank auf. Eine Schachtel Teebeutel fällt ihr entgegen. Sie zieht einen Plastikkorb hervor. Eine halbe. Oder besser eine ganze? Sie wühlt in Medikamenten. Homöopathische Kügelchen, Schmerztabletten, Kondome, drei aufgerissene Schachteln Halstabletten. Ich muss durchschlafen. Sie fingert in einer Schachtel. Ihre Gesichtszüge spannen sich an. Leer. Ein breiter Bürgersteig. Schwaches Laternenlicht. Nele radelt an steil aufragenden Hochhäusern vorbei. Der Dicke hat mir gar nichts zu sagen. Das Rücklicht an Neles Fahrrad flackert. Konzentriert guckt sie nach vorne. Papa sagt, es gibt 300 Sorten. Ein gelbes Schild mit der Aufschrift Friedrichsfelde, 7 Kilometer. Lukas wird Augen machen. Landstraße. Der alte Kombi. Australien. Malte tastet nach der Wasserflasche vor dem Beifahrersitz. Kleine Farm, paar Tiere und Janni bei mir. Er klemmt die Flasche zwischen die Beine und schraubt sie auf. Zeig ihm die Welt. Ne? Reisen, angeln, zusammen zum Fußball. Hey, Captain Kirk ruft Janni. Captain Kirk ruft Janni. Unbewohnte Galaxie entdeckt. Mein Raumschiff holt dich ab. Seine Hand gleitet über die Bartstoppeln am Kinn. Wenn Angelina mir noch mal eine Chance gibt, wäre die dritte. Aber Janni ist von mir. Ist unser Kind. Er wirft die Flasche auf den Rücksitz. Angelina, ich war ein Esel. Im Treppenhaus. Nina rennt die Stufen runter. Das klappt schon. Nina trägt jetzt einen geblümten Rock und eine violette Jacke. Dazu eine türkisfarbene Umhängetasche. Das Licht im Treppenhaus geht aus. Tastend geht sie weiter. Nachts sind die nicht so genau. Nina drückt auf den Lichtschalter. Sie läuft weiter, rutscht auf einer zerquetschten Aprikose aus, fängt sich im letzten Moment. Genickbruch. Auch eine Lösung. Ein überfüllter, verqualmter Kneipenraum. Norbert mit einem Stapel Zeitungen im Arm schiebt sich an dicht besetzten Tischen vorbei. Seine Bewegungen sind mechanisch. Sein Blick gleitet über die Tische. Der nimmt einer. Norbert fixiert einen Mann, Ende 30. Beigefarbener Anzug, Stirnnacken, ein teures Handy auf dem Tisch. Gierig beißt er ins Fleisch, wippt unruhig mit den Beinen. Wenn man den Ton abstellt und nur das Bild hat, ihre Mimik, die Gesten, die Augen, dann sieht man, wie sie ticken. Der Mann winkt Norbert zu sich. Der hat Angst. Karriereknick? Frau weg? Norbert reicht dem Mann eine Zeitung. Jede Sekunde kann Schluss sein. Schwarzbild. Aus. Kein Ton mehr. Der Mann gibt ein großzügiges Trinkgeld. Norbert steckt es ein, schaut sich unter den Gästen um. Nachts trennt uns nichts mehr. Eine junge Frau lächelt Norbert an. Er weicht ihren Blick aus und geht weiter. Landstraße. Am Himmel ein Vollmond. In China wissen alle, ihr seid Glücksbringer. Nur hier nicht. Hohe Bäume flankieren die Straße. Papa sagt, wir Menschen brauchen euch. Nele radelt dicht am Straßenrand. Sie hat den Reißverschluss ihrer Anorakjacke zugezogen. Alle haben Angst vor euch. Dabei muss man euch beschützen. Sie beißt sich auf die Lippen. Gleich kommt der Weg. Im Kombi. Malte nestelt an seinem Hemdkragen. Hallo? Angie? Ich bin's. Ha? Ja. Wollt mal hören, wie es euch so geht. Umzug. Na, gratuliere. Er presst seinen Kopf in die Nackenstütze. Überall Kartons. Albtraum. Und Janni? Der Anhänger des Autoschlüssels schwingt über seinem rechten Knie. Oh, hab grad Zeit. Ich könnte dir helfen, ne? Regale anschrauben? Pizza holen? Okay. Ich bin da. Er küsst sein Handy, reckt es dann mit der Faust in die Luft. Sieg! Eine Kreuzung. Norbert wartet mit seiner Zeitungskarre an einer Fußgängerampel. Bei jedem hättest du einsteigen können. Warum ausgerechnet bei dem? Sein Augenlid zuckt. Frank sagt, ich soll unser Kanu verkaufen. Norbert starrt auf das rote Ampelmännchen und betritt die Fahrbahn. Ist nur ein Boot, sagt er. Der Wagen bremst scharf vor ihm. Norbert geht unbeteiligt weiter. Ich weiß, du möchtest, dass ich es behalte. Hochhaussiedlung. Straßenbahnhaltestelle. Nina rennt winkend zu einer Straßenbahn und springt hinein. Die schwarze Hose ziehe ich an und fertig. Nina setzt sich neben eine Frau. Die liest in einem Groschenroman. Nina linst ihr ins Heft. Ein Adliger. Landgut. Pferde. Auch eine Option. Reiten, Partys, Reisen. Zwischendurch Affären. Mama wäre begeistert. Ihr Entchen zwar doof, aber wenigstens vorzeigbar. Die Frau bemerkt Ninas Blick. Verlegen schaut Nina zur Seite. Andi, ob der morgen an mich denkt? Sie knabbert an ihren Fingern. Hat mich damals abgeholt. Mit Shampoos. Ich total verheult. Nina holt Lippenstift und Spiegel aus der Tasche. Auch schon mal durchgefallen? Führerschein oder so? Mache eine Untersuchung. Fällt doch jeder mal durch. Sie zieht ihre Lippen nach. Kennen Sie das? Glauben Sie an sich? Segelohr, mein Segelohr, Happy Birthday to Papa von Segelohr und mir. Landstraße. Nele rollt eine Anhöhe hinab. Ich finde die Scheune auch ohne Papa. Die ganze Decke war voll. Nele schlenkert im Rollen mit den Beinen. Zwei Fledermäuse rette ich mindestens. Und keiner lacht mehr über mich. Gar nicht Lukas. Ein Scheinwerferkegel fällt von hinten auf sie. Man darf euch nicht anfassen. Nur wenn ihr runtergefallen seid. Das Licht kommt näher. Im Kombi. Malte trommelt auf dem Lenkrad. Ich nehme euch mit nach Australien. Für Janni ist das gut. Ein kleines rotes Rücklicht flackert vor ihm. Er lernt Englisch, kommt viel rum. Und ich werde dich nie mehr enttäuschen. Malte tastet nach der Wasserflasche auf dem Rücksitz. Morgen bestelle ich den neuen Wagen. Mit allen Schikanen. Der Kombi fährt direkt auf das Rücklicht zu. Malte, verdammt, wo kommt die denn her? Der Wagen rast dicht an Nele vorbei. Malte blickt in den Rückspiegel. Könnte ja nie sein. Ihr Lenker wackelt. Sie springt vom Rad. Ist der doof? Nele lehnt ihr Fahrrad an den Baum und öffnet den Schuhkarton. Darin ein Marmeladenglas mit Wasser, Plastikhandschuhe, zusammengeknüllte Papiertücher. Sie überprüft alles, schließt den Karton wieder. Der hätte mich fast umgefahren. Sie blickt auf etwas am Boden und bückt sich. Vor ihren Füßen liegt ein zusammengerollter Igel. Nele zieht eine Hand zurück in den Anorak-Ärmel, greift damit den Igel und hebt ihn hoch. Du hast großes Glück, dass ich dich rette. Ihre Fingerspitzen tasten über seine Stacheln. Wenn der Dicke dich findet, gibt's Dresche. Der Igel bewegt sich. Du magst doch Fledermäuse, oder? Sie setzt den Igel vorsichtig auf die geknüllten Papiertücher im Karton. Ein Multiplex-Kino. Norbert steht in der Eingangshalle. Ein Mann, Ende 20, groß, kurzgeschorene Haare, durchtrainierter Körper, kommt eine Treppe herunter. Er schaut zu Norbert rüber. Der dampft. Der Mann bewegt sich auf Norbert zu. Seine Bewegungen sind ruhig und wie verlangsamt. Eine Zeitbombe, der Typ. Der Mann kauft Norbert ein Stadtmagazin ab. Stadtmagazin. Bleibt neben ihm stehen. Norbert rückt ein Stück von ihm ab. Du hast immer behauptet, solche Typen kann man in den Griff kriegen. Aber das stimmt nicht. Irgendwann gehen die hoch. Der Mann geht. Norbert sieht ihm nach und guckt auf seinen Hintern. Fußgängerzone. Vor einer Apotheke. Der soll sich nicht so anstellen. Nina steht vor dem geöffneten Nachtfenster und redet gestikulierend auf den Apotheker ein. Der hebt bedauernd die Hände. Schön freundlich bleiben. Nina lächelt verkniffen. Der Apotheker nickt, geht nach hinten. Geht doch. Sie zündet eine Zigarette an. Ein Bier und ich gleite auf null. Er kommt zurück, reicht Nina eine Schachtel durch die Luke. Danke. Nina überfliegt die Packungsaufschrift. Will der mich verarschen? Idiot! Sie wirft die Schachtel auf den Boden und geht. Ich bin in Topform. Ja. Ich hänge euch alle ab. Wirst sehen. Und besorg uns einen Kasten Bier. Ciao, Bernd. Bis morgen. Landstraße. Im Kombi. Malte wirft sein Handy auf den Beifahrersitz und mustert seine graue Flanellhose. Blumen für Angelina? Er beugt sich vor und schaltet das Radio ein. Verdammt! Etwas prallt gegen seinen Kühler. Er reißt das Lenkrad rum. Ein Reh springt aus dem Scheinwerferlicht, verschwindet. Der Kombi schlingert, rast über den Randstreifen. Kein TÜV, Scheiße. Schrammt gegen einen Reflektorpfeiler, überschlägt sich und kommt auf einem abgeernteten Feld zum Stehen. Mit den Reifen auf der Erde. Alles okay. Nichts passiert. Aus der Motorhaube des zusammengequetschten Kombis dringt Qualm. Ich falle. Fußgängerzone. Nina streift an hell erleuchteten Mode- und Schmuckgeschäften vorbei. Und wenn ich Brustkrebs habe? Jede dritte ist dran. Sie bleibt vor der Auslage einer Boutique stehen. Hätte doch Zahnmedizin studieren sollen. Betrachtet ein rotes Abendkleid mit Schwanenfedern am Ausschnitt. Studium in Amerika, kein Problem bei Papas Connections. Sie zündet sich eine Zigarette an. Da würde ich auch aus der Prüfung rausrennen. In der Scheibe spiegelt sich ihre Nase. Nina begutachtet sie. Wenn ich es schaffe, zahlt er die OP. Hat er versprochen. Alles okay, Mama. Wäre sie endlich los. So eine lange Nase. Fußgängerzone. Schräg gegenüber der Boutique. Norbert am Handy. Bin fertig mit Streichen. Sieht gut aus. Er dreht sich eine Zigarette. Das Handy zwischen Wange und Schulter geklemmt. Ja, ich hab die Stelle, ja. Ja, das feiern wir gerade. Mit ein paar Kumpels. Er tritt mit der Fußspitze gegen seine Zeitungskarre. Und bei euch? Zwei Kälber. Und Vater? Ich muss wieder rein. Die warten. Grüß an alle. Der Stoppelfeld. Zwischen Strohballen das Wrack des Kombis. Hört gleich auf. Bin okay. Malte ist eingeklemmt zwischen Steuerrad und Sitz. Der Gurt liegt straff um seinen Körper. Seine Augen sind geschlossen. Nichts passiert. Seine rechte Hand tastet kraftlos zum Beifahrersitz. Mein Handy. Erschöpft bleibt seine Hand auf dem Beifahrersitz liegen. Ach, raus hier. Er will den linken Arm heben, schafft es nicht. Ich sterbe nicht. Hilfe. Eine Bushaltestelle. Nina holt ihr Handy aus der Tasche. Wenn er an mich denkt, schaffe ich es. Zögernd tippt sie in ihr Handy. Starrt auf das Display. Morgen, 11.15 Uhr. Kannst du kommen? Bitte. Sie knabbert an ihrem Zeigefinger. Tippt weiter, löscht Buchstabe für Buchstabe. Die grünen gehe ich nochmal durch. Ninas Finger auf der Sendetaste. Auf dem Display... Morgen, 11.15 Uhr. Landstraße. Nele tritt kräftig in die Pedale. Ich nenne dich Igor. Igor der Igel. Igor der Schreckliche. Er ist der Herrscher des Waldes. Und alle Tiere haben Angst vor ihm. Auch die großen Tiere. Nele stoppt ihr Fahrrad und lauscht. Vor ihr ein abgeerntetes Feld. Sie legt ihr Fahrrad am Straßenrand ab. Das sieht ja aus wie im Fernsehen. Zwischen Strohballen liegt das qualmende Wrack eines blauen Kombis. Sie läuft aufs Feld. Suchend schaut sie sich nach allen Seiten um. Nele nähert sich zögernd dem Wrack. Und wenn einer drin ist? Sehr langsam geht sie auf das Autowrack zu. Hinterm Steuer ist eine Gestalt zu erkennen. Hilfe! Hilfe! Sie dreht sich um und rennt weg. Streng dich an. Im Kombi. Malte sitzt aufrecht im Fahrersitz. Der Gurt liegt straff an seinem bewegungslosen Körper an. Du schaffst es. Maltes rechte Hand tastet nach dem Türöffner der Fahrertür. Du schaffst es. Malte drückt gegen die Tür. Sein Arm fällt zurück. Meine Beine. Ich sterbe nicht. Er starrt ins Leere. Sein Kopf kippt zur Seite. Fußgängerzone, eine Imbissbude. An einem Stehtisch Norbert. Er taucht seine Bulette in Ketchup. Kauend beobachtet er ein schwules Pärchen. Beide sind ganz in Weiß gekleidet, füttern sich gegenseitig mit Pommes. In dem asiatischen Kleid warst du am schönsten. Am Nachbartisch ein altes Ehepaar, beide Mitte 70. Sie tragen die gleichen Sportanoraks und die gleichen Freizeitschuhe. Schweigend essen sie Bratwurst. Ob die sich mal geliebt haben? Die Frau zupft am Anorak-Kragen des Mannes. Der weicht zurück. Ich wollte dir totale Freiheit geben. Der Mann schaut zu Boden und kaut weiter. Norbert zerdrückt seine leere Pappschale und wirft sie in die Tonne. Wir hätten jede Krise überstanden. Anhalten! Anhalten! Nele winkt heftig und hüpft auf und ab. Ein Lastwagen rast an ihr vorbei. Der starke Fahrtwind erfasst Nele und drückt sie am Straßenrand zurück. Sie schaut den Rücklichtern hinterher. Der hat mich gesehen. Der holt Hilfe. Im Kombi. Malte aufrecht im Fahrersitz. Der Kopf abgeknickt in der Nackenstütze. Angelina. Im Sand. Deine Kirschen. Seine Augen sind geschlossen. Der Mund leicht geöffnet. Ich komme hier raus. Nicht weglaufen. Licht blitzt zwischen den Bäumen auf. Nur noch zwei Stufen. Die ganzen Kirschen. Nachtcafé Zucker. Nina sitzt mit dem Rücken zur Tür. Unter ihrer Hand ein Stapel grüner Karteikarten. Franco, Bürgerkrieg? Wenn die danach fragen... Sie dreht sich zur Eingangstür. Dort sitzt eine junge Frau, vollbusig, lange blonde Haare, zielstrebiger Blick. Auf solche Typen stehen alle. Ein Mann mit Pferdeschwanz, Zeitungen im Arm, bietet der Blonden eine Zeitung an. Schön und perfekt und immer auf der Überholspur. Nina schaut wieder auf ihre Karteikarten. Ein Mann am Nachbartisch blickt herüber. Oh, meint er mich? Sie nippt an ihrer Schokolade, beobachtet ihn aus dem Augenwinkel. Deine Schwester hat heute angerufen. Fragen alle immer das Gleiche. Keiner spricht über dich. Norbert geht durch die Reihen, bietet seine Zeitungen an. Er bleibt stehen. Wie hält die Tasse wie du? Mit der linken Hand. Der kleine Finger immer in der Luft. Er beobachtet Nina. Mechanisch gibt er eine Zeitung aus, sucht Wechselgeld zusammen, geht weiter. War eingeschlafen. Stehen die beiden Typen da? Ich soll dich identifizieren. Lass ihn deinen Rucksack da. Die Nummer im Handy. Die letzte. Du wolltest mir was sagen? Aber was? Blicklos hält er Nina die Zeitungen hin und geht an ihrem Tisch vorbei. Sie nimmt ihn nicht wahr. Eine Affäre schafft Selbstvertrauen. Nina setzt sich in Position, lächelt den Mann am Nebentisch an. Der klappt sein Laptop zusammen. Sex entspannt. Steht auf. Bin ich aber morgen nicht ausgeschlafen. Und geht. Ein Wunder, dass es Andi überhaupt so lange mit mir ausgehalten hat. Nina stochert mit dem Strohhalm in ihrer Schokolade. Landstraße. Nele kauert am Straßenrand. Die kommen gleich. Sie spielt an ihren Schnürsenkeln. Er ist bestimmt tot. Nele springt auf und horcht. Ich kann nicht mehr warten. Die bringen mich sonst gleich nach Hause. Sie greift ihr Fahrrad. Zügig radelt sie die dunkle Landstraße entlang. Im Kombi. Malte aufrecht im Fahrersitz, die Augen geschlossen, der Mund leicht geöffnet. Nicht einschlafen. Wenn ich einschlafe, bin ich tot. Sing. Sing. Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Am Flussufer. Etwas weiter ein klassizistisches Gebäude mit Säulenportal. Grün beleuchtet. Norbert steht am Wasser und dreht sich eine Zigarette. Läuft gut heute. Er streicht mit der Zunge über das Zigarettenpapier, schaut auf die andere Uferseite. Ein junges Paar sitzt auf einer Bank. Manchmal denke ich, ich komme in irgendeine Kneipe und du sitzt einfach da. Die Frau springt auf. Ihr helles Kostüm leuchtet in der Dunkelheit. Der Mann trägt einen dunklen Anzug. Sie stellt sich vor ihn und redet gestikulierend weiter. Der Mann bleibt reglos sitzen. Norbert beobachtet die beiden. Du hörst mir nicht zu. Vertrauen. Die Frau wendet sich zum Gehen. Der Mann springt auf, greift sie am Arm. Lass mich. Du lügst. Sie schüttelt ihn ab und läuft in Richtung Uferpfad. Er folgt ihr ein Stück, bleibt stehen. Das bildest du dir nur ein. Der Mann will die Frau umarmen. Sie weicht ihm aus, schlägt seinen Arm weg. Ich liebe dich. Beide starren aufs Wasser. Die Frau steckt sich eine Zigarette an. Du engst mich ein. Der Mann verbirgt sein Gesicht und wendet sich ab. Die Frau dreht sich zu ihm und legt eine Hand auf seinen Arm. Der Mann schaut sie an. Sie stehen sich gegenüber. Kann das letzte Mal sein. Der Mann umarmt sie, küsst sie. Wild umklammern die beiden sich. Sie sinken zu Boden, wälzen sich auf und ab. Die helle Kostümjacke fliegt auf den Rasen. Die beiden lösen sich voneinander und verschwinden hinter einem Gebüsch. Na bitte. Geht doch. Norbert klemmt seine Hände unter die Achseln. Die helle Kostümjacke liegt vor der Bank und sticht aus der Dunkelheit. Landstraße. Nele tritt kräftig in die Pedale. Den Igel habe ich schon mal. Die Katzenaugen ihrer Pedale leuchten unter ihren goldenen Turnschuhen. Nele bremst. Da kommt was. Nele springt vom Fahrrad und lauscht ängstlich. Vielleicht ist alles nur in meinem Kopf. Und da ist gar keiner im Auto. Im Kino. Hinten, Mitte. Nina isst Popcorn. Bonavax. Die Holzbank. Die Kommission. Ausgestopfte Tiere in Anzug und Kostüm. Frau Wagner, bitte, haben Sie die Frage nicht verstanden? Nina gräbt die Finger in die Popcorn-Tüte. Mama kriegt einen Heulkrampf, wenn ich es wieder nicht schaffe. Das ganze schöne Geld umsonst ins doofe Entchen investiert. Der Film reißt. Nein. Nina starrt auf die dunkle Leinwand. Ich gehe da nicht hin. Ein endloser Tunnel. Im Kombi. Malte sitzt aufrecht im Fahrersitz. Der Gurt liegt straff an seinem bewegungslosen Körper an. Unter dem Fahrer sitzt das Handy. Es vibriert und blinkt. Auf dem Display steht Angelina. Auf dem Display erscheint Anruf nicht angenommen. Ein kleiner See. Am Ufer steht Nele, die Augen weit aufgerissen. Ich wusste es. Sie leuchtet mit der Taschenlampe auf den See. Das glauben die mir nie. Im Lichtkegel ein großer Schwarm Fledermäuse. Die Tiere segeln dicht über der Wasseroberfläche und jagen. Boah, alles Wasserfledermäuse. Mit den Zähnen reißt sie eine Tüte Brausepulver auf. 4000 Mücken pro Nacht, jede. Sie schlägt mit der Zunge Brausepulver aus der Tüte. So 2, 3 fange ich. Ein langer Blitz durchteilt den Himmel. Norbert geht eine schmale Treppe zum Fluss hinunter. Der gepflegte Uferweg ist schwach beleuchtet. Vielleicht ist Wachsein wirklich eine Art Halbschlaf. Und wir träumen, dass wir nicht träumen. Er tritt an die Kante der Uferbefestigung. Und der Tod ist nichts anderes als der Schlaf. Langsam schiebt er seine Fußspitzen über die Kante hinweg, Stück für Stück, bis er nur noch auf den Hacken steht. Wenn jetzt Schluss wäre, wäre okay. Er rudert mit den Armen und lässt sich auf den Rasen fallen. Du hast den Typen nicht gekannt. Du bist getrennt. Reglos schaut er in den Nachthimmel. Die haben einen Stern entdeckt. Etwa 160.000 Lichtjahre von hier entfernt. Der hat eine Masse 50 Mal größer als die Sonne. Ist jetzt explodiert. Unglaublich schön, die Aufnahme. Die Sternfetzen sehen aus wie du. Dein Profil. Deine langen roten Haare. Norbert dreht sich zur Seite, zieht Arme und Beine dicht an den Körper und schließt die Augen. Im Kombi. Malte aufrecht im Fahrersitz. Seine Augen geschlossen, der Mund leicht geöffnet. Ein Blitz. Hell leuchtet Maltes Gesicht hinter der Frontscheibe auf. Der Kopf abgeknickt in der Nackenspitze. Aus seinem Mund läuft Speichel. Nele leuchtet den See ab. Der Regen verscheucht euch alle. Sie hockt unter einer Kastanie. Wenn mich der Blitz trifft, bin ich tot. Alle werden sagen, wie mutig ich war, weil ich nachts die Fledermäuse retten wollte. Und alle heulen, am meisten Lukas. Im Geäst der Kastanie bewegt sich eine dicke, schwarze Traube. Und Papa landet mit einem Hubschrauber auf dem Friedhof mit Mama. Und ich steige wieder aus dem Sarg und wir fallen uns alle in die Arme. Und ganz viele Fledermäuse fliegen über uns hinweg. Fußgängerzone. Nina kommt aus dem Kino. Sie geht ein Stück die menschenleere Straße entlang. Bleibt stehen. Das muss ich mir nicht antun. Hol mir einen Attest. Sie geht weiter. Bleibt wieder stehen. Ich bin ein Versager und werde immer einer sein. Eine belebte Straße. Bars, Restaurants, kleine Geschäfte. Norbert kommt mit einem Stapel Zeitungen aus einem indischen Lokal. Verliere mich in Wiederholung. Eine junge Asiatin drückt Norbert einen Werbezettel in die Hand. Sie trägt ein großes Sandwich-Plakat auf den Schultern, das sie bis zu den Knien reicht. Darauf eine überdimensionale Pizza. Drehe mich im Kreis. Er wirft den Zettel weg. Die Leere bleibt. Eine Schaufensterscheibe. Darauf in großen orangefarbigen Lettern. Cut and go, 24 Stunden, 7 Euro. Sein Körper strafft sich. Er bleibt stehen. Vielleicht hast du recht und ich habe Angst vorm Wachsen. Eine Friseuse mit dünnen Haaren föhnt einer Kundin die Haare. Wäre ein Anfang. Er starrt auf die Haarbüschel am Boden. Am See, unter der Kastanie. Nele kniet mit Plastikhandschuhen am Boden. Du hast die schönsten Ohren. Im Lichtkreis ihrer Taschenlampe kriecht eine Fledermaus. Keine Angst. Schlaff hängen ihre feingliedrigen Flügel herunter. Nele schiebt das kleine Tier auf den Pappdeckel. Ich rette dich. Nele balanciert die Fledermaus auf dem Pappdeckel und betrachtet sie genau. Die Fledermaus rutscht steif in den Karton zu drei anderen Fledermäusen. Der Igel sitzt neben dem Karton. Du bist mein Segelohr. Im Karton ein Marmeladenglas mit Wasser. Nele taucht ein Papiertuch ein und legt das feuchte Tuch zwischen die Tiere. Die Fledermaus zeigt ihre spitzen Zähne und nuckelt am Tuch. Trink, du schaffst es. Nele schaut forschend ins Geäst der Kastanie. Ich rette euch alle. Alles weiß. Malte, aufrecht im Fahrersitz. Noch ein Kind. Ja, nee. Seine Augen sind geschlossen, der Mund leicht geöffnet. Was bleibt? Eine Fußgängerbrücke über einen Fluss. Schwaches Laternenlicht. Nina mit nassen Haaren und nassen Kleidern lehnt am Brückengeländer. Prüfungsangst ist Lebensangst. Sie beugt sich vor und schaut aufs Wasser. Psycho-Scheiß. Sie lässt einen Stapel Karteikarten durch ihre Finger gleiten. Eine große Enttäuschung für alle. Auf der Treppe zur Brücke. Norbert zieht seinen Zeitungskarren die Stufen hoch. Er hat jetzt einen Kurzhaarschnitt. Die Indianer rufen ihre an, wenn es in den Kampf geht. Dann kommen 7 Ahnen, die stellen sich hinter sie. Norbert bleibt oben auf der Treppe stehen. Am anderen Ende der Brücke sieht er eine junge Frau, Nina. Neben ihr auf dem Boden liegen ihre Stöckelschuhe. Was will die auf unserer Brücke? Und dann rufen sie 7 Nachkommen. Die kommen auch und stellen sich vor sie. Norbert lehnt sich auf der anderen Seite übers Geländer. Ich hätte dich nicht gehen lassen sollen. Hätte was sagen müssen. Und wenn es zu Ende geht, rufen sie auch ihre Ahnen und ihre Nachkommen. Freuen sich an ihnen und gehen. Gehen einfach. Sie lässt die Karteikarten langsam ins Wasser fallen. Der Typ im Auto hat auf dich gewartet, stimmt's? Du wolltest mich verlassen. Das wolltest du mir sagen. Er spuckt ins Wasser. Ich habe auch Ahnen. Nina zieht sich ihre nasse Jacke aus und hängt sie über das Brückengeländer wie über eine Wäscheleine. Ob ich auch Nachkommen haben werde? Norbert schaut ins Wasser. Unten schwimmen neongrün leuchtende Karteikarten vorbei. Wenn ich dich hassen könnte, ging es mir besser. Norbert dreht sich zu Nina um. Ist die immer noch da? 7 Ahnen stehen hinter mir und 7 Nachkommen rufe ich zu mir. Jetzt hierhin. Nina strafft sich und sieht erwartungsvoll in die Ferne. Ich gehe hin. Er streicht über sein stoppeliges Haar. Ganz schön kurz. Deine Stimme wird leiser. Nina hebt ihre durchweichten Schuhe auf. Norbert schaut in ihre Richtung. Die Ohnmacht ist am schlimmsten. Beide verlassen die Brücke in entgegengesetzte Richtungen. Auf der nächtlichen Landstraße. Nele radelt stehend bergauf. Sie strahlt. Ich habe sie, ich habe sie. Haben mich gebissen, tut aber nicht mehr weh. Der Schuhkarton, umspannt mit Gummiband, hängt schief auf dem schwankenden Gepäckträger. Ich verstecke euch unterm Bett. Lukas wird Augen machen. Nele bremst und steigt zögernd ab. In der Ferne blinken Blaulichter. Stoppelfeld. Blaulichter, Polizei, Rettungswagen. Flutlicht springt an und leuchtet das Feld aus. Feuerwehrleute rennen aufs Feld. Zwei Rettungssanitäter bereiten eine Transportliege vor. Ein Feuerwehrmann setzt eine Brechstange an der Fahrertür an. Alles weiß. Die Männer leuchten mit Taschenlampen durch die Frontscheibe. Malte reagiert nicht. Captain Kirk an Jenny. Seine Augen sind geschlossen, der Mund leicht geöffnet. Captain Kirk an Jenny. Die Fahrertür springt auf. Maltes linker Arm sackt nach unten. Alles Licht. Ein Sanitäter beugt sich zu Malte, spricht ihn an, klopft seine Wangen und tastet am Hals nach dem Puls. Alles weiß. Straßenbahnhaltestelle. Nina schlägt ein Eis. Sie wühlt in ihrer Tasche, holt ihr Handy raus. Eine Bahn fährt vor. Nina schaut aufs Display, lächelt und springt in die Bahn. Norbert kommt aus einem Nachtkiosk. Er verstaut Milch und Brot in den leeren Zeitungstaschen und schiebt seinen Zeitungskarren weiter. Landstraße. Feuerwehr, Rettungswagen, Blaulichter. Auf dem Feld das Autowrack. Oh Mann. Auf der anderen Straßenseite. Hinter einem Baum verborgen steht Nele mit ihrem Fahrrad. Tilly? lebt noch. Sie umklammert ihren Lenker. Der lebt. Vor dem Rettungswagen. Ein Sanitäter, über Malte gebeugt, presst seine Hände rhythmisch auf Maltes Brustkorb. Muss der jetzt sterben? Der Sanitäter hält inne und gestikuliert hektisch zu seinem Kollegen. Vielleicht hat er Kinder. So ein Mädchen wie mich. Nele nimmt den Karton vom Gepäckträger. Sie greift zum Deckel und zögert. Ihr könnt ihn retten. Nele reißt den Deckel hoch. Fledermäuse steigen flatternd auf. Nele schaut ihnen ängstlich nach, den Kopf zwischen ihre schmalen Schultern gezogen. Tränen stehen in ihren Augen. Hochhaussiedlung. Nina geht barfuß die Straße entlang auf ihren Wohnblock zu. Sie hält ihre Stöckelschuhe in der Hand. Sie legt ihren Kopf in den Nacken und schaut in den Nachthimmel. Im Krankenwagen. Malte liegt mit geschlossenen Augen auf der Pritsche. Der Sanitäter prüft Maltes Puls. Er nickt seinem Kollegen zu. Landstraße. Der weiße Mond steht rund am Himmel. Nele radelt stehend den Hochhäusern entgegen. Auf ihrem Gepäckträger der leere Karton. Ihr Gesicht ist tränenverschmiert. Norberts Küche. Er trinkt Milch, nimmt das Federamulett vom Küchenschrank ab und wiegt es in der Hand. Im gegenüberliegenden Hochhaus geht die rote Leuchtstofftulpe an. Ninas Silhouette erscheint am Fenster. Norbert tritt ans Küchenfenster. In seiner Hand baumelt das Amulett. Die Katze spielt damit. Er schaut zur Leuchtstofftulpe herüber und lächelt erstaunt. Weißer Sound von Marianne Zückler. Die Rollen und ihre Darsteller: Malte, Marc-Oliver Bögel. Nina, Nina Weniger. Norbert, Fabian Busch. Nele, Caroline Frühauf. Erzähler, Hüseyin Michael Cirpici. Technische Realisation Ilse Siewecke und Gabriele Neugroda. Regieassistenz Matthias Kapohl. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.